Daniel Zimmer. Zum tanzen mal, warum spült sie mich nicht weg? Ich will hier raus und doch bleib ich hier auf diesem gottverlassenen Schiff.